lass die Finger da weg, komm, lass das sein. Doch wenn ein Atem mal was daneben geht, dann ist das gar nicht der Rede wert. Lass mich mal ran, lass mich mal ran, lass mich mal ran. Genommen kann ich vieles schon ganz gut. Doch wenn's nicht so ist, wie sie's wollen, packt sie die Wut. Warum bin ich denn bloß nicht schon früher drauf gekommen? Meinen Eltern hat man damals auch alles weggenommen. Lass mich mal ran, lass mich mal ran. Lesen kann, das macht doch nichts, ich fang später damit an. Und das mit der Uhrzeit krieg ich auch bald hin, mit morgens, mittags, abends oder wann und wo ich bin. Fahrradfahren lerne ich auch ganz allein. Ich kann das nicht mehr hören, du bist doch zu klein.